herzlich willkommen zum Uncast Episode 389. Ganz oben sein. Thema heute: Wie geht's weiter mit Android? Was ist das Problem? Oder gibt's überhaupt ein Problem? Ja. News waren diese Woche nicht ganz so viele vorhanden. Klar, ne? Die Redaktionen, die gehen jetzt auch schon langsam Richtung Weihnachtsferien. Ja, und ja, ich meine, klar, da macht man nicht ganz so viel Stress. Es wundert mich sowieso jedes Jahr, wie viele News-Redaktionen, also Tech-Redaktionen, hier ungeachtet den Feiertagen einfach weitermachen. Ja, das gehört sich natürlich auch so, klar, ne? Aber dennoch ist als bemerkenswert. Community war dann auch aktiv. Da hab ich zwei Meldungen, mit denen ich mich noch ausführlich beschäftigen werde. Und die App der Woche, fast eine Protest-App. Ja, aber da komme ich dann noch dazu. Ja, Android, Quo Vadis Part 2. Ja. Part 1 war, glaube ich, letztes Jahr irgendwann, vielleicht auch gegen Jahresende, weil da werde ich immer nachdenklich, ja, ist ja jetzt die Folge, die letzte Folge in diesem Jahr, ja, geht erst wieder 2018 weiter, genau am 1., ja, das ist ein Zeichen. und da fragt man sich natürlich immer, wie geht's weiter mit Android? Das Jahr 2017 bei Android war das schlechteste seit langem. Nicht von den Verkaufszahlen her, um Himmels Willen, ja. Es ist geradezu gruselig, wie Android die ganzen Marktanteile übernommen hat im Prinzip. Da können einem Firmen wie Apple können einem richtig leid tun. Die haben überhaupt nichts mehr zu melden, marktanteilsmäßig. Umso erstaunlicher, dass es in vielen anderen Bereichen doch noch das Wichtigste ist. Also wenn Apple furzt, ja, dann interessiert es jede Redaktion von USA bis Timbuktu. Ja, überhaupt kein Thema. Wir hören alles, jedes bisschen, jedes Gerücht, alles. Ja. Und große Erfolge im Android-Bereich werden dort dann eher so unter ferner Liefen geführt. Und das Einzige, was man dann von Android hört, wenn es mal wieder in die Presse kommt, ist, wenn irgendeine Sicherheitslücke oder so bekannt wurde. Ne? Komischerweise, die Sicherheitslücken bei Apple, die bekannt werden, ja, anscheinend wird sich da zurückgehalten, bis sie gefixt ist, dann bringt man eine Meldung raus, Apple hat das Problem behoben, das schon seit so und so lange existiert, alles wunderbar. Ja, aber ich will ja nicht jammern, dass sie ungleich behandelt werden, ist ja auch klar, bei in der Redaktion sitzen die Apple-Hipster, ja, klar, dann ist das irgendwie normal. Genauso wie halt auch ich zum Beispiel ein Android-Gerät vielleicht etwas über Vorteile bei manchen Sachen. Ich versuche aber immer auch die negativen Seiten zu beleuchten. Ich glaube, ich habe das dieses Jahr auch ganz gut hinbekommen, die negativen Seiten von Android oder von Google allgemein zu beleuchten. Ja. Ich habe halt so ein bisschen was gegen dieses Fanboy-Tum, dieses blinde Fanboy-Tum. Ich bin gern ein Fan. Ich bin Fan von der PlayStation 4, ich bin Fan von Android, ja. Ich bin Fan von Google, ja. Aber so blindlings reinrennen wie die Lemminge, da bin ich dann doch nicht dafür zu haben. Und deswegen sehe ich halt manchmal auch Sachen und muss dafür auch Kritik einstecken. Also nicht selten muss ich auf Twitter oder auf anderen Plattformen, in Foren wage ich ja gar nicht mehr zu schreiben, ne? Mich dann herber Kritik aussetzen, wenn ich auch nur einen kleinen negativen Punkt anspreche. Ja, es gibt halt nichts Negatives an dem Produkt, an das man hat, das man vertritt. Das ist perfekt und da darf keine Kritik daran geäußert werden. Ja. Im Apple-Bereich ist das natürlich noch schlimmer. Ja. Aber das ist auch gleichzeitig ein Vorteil, nämlich da kann sich eine Firma wesentlich mehr erlauben. Ja. Bei mir kann sich die Firma eben nichts erlauben, deswegen bin ich ja eben auch schon vor vielen Jahren von Apple komplett weggekommen, weil ich mich halt nicht verarschen lasse, ganz einfach. Und wer, ich weiß, das ist immer so schön, damals gab es auch eine riesen Diskussion, ja, war ich auch sehr aktiv in verschiedenen Foren und da gab es dann halt immer heftige Diskussionen darüber, ja, wenn ich auch nur die geringste Form der Kritik anbringe. Aber es ist hier, um jetzt mal wieder auf Android zurückzukommen, schon die Frage, wie geht's weiter mit Android, weil das Jahr 2017 eben relativ schlecht war. Als Android Oreo rauskam, war ich ja begeistert, weil ich das mit dem Pixel bekommen habe, ja, Google Pixel. Und somit, beziehungsweise, ist falsch, ja. Also es war ja das Nougat, da war ich begeistert, ja, 7.x, ja. Das kam mit Google Pixel raus. Und dann kam das Update auf Oreo. Und da hat man sofort gemerkt, dass das Oreo irgendwie wohl für das Pixel 2 war. Weil das hat eine Fülle von Problemen auf dem Pixel XL hervorgerufen, auf dem alten, ja. Und das war das allererste Mal bei einer Android, bei einem Android-Update, bei dem ich nicht zufrieden war und wirklich Probleme hatte. Ja. Das Gerät war nicht mehr wirklich stabil. Es gab immer mehr Probleme. Bis zum heutigen Tage ist das Problem mit Gboard noch nicht gelöst. Monate macht man da jetzt mit rum, ja, mit der Tastatur. Das muss man sich vorstellen, die Original-Google-Tastatur läuft auf der neuesten Betriebssystemversion auf dem Original-Google-Gerät nicht richtig. Und Google bringt es nicht fertig, das zu fixen. Von daher muss ich auch sagen, dass 2017 das schlechteste Jahr war, was diese technischen Sachen anbetrifft bei Google. Also es ist wirklich Drama. Ich mag das auch gar nicht so sagen, ja, aber ich muss es sagen, weil ich das halt auch so empfinde. Natürlich gibt es da sicherlich genug Leute, die andere Erfahrungen gemacht haben, weil sie eben zum Beispiel ein anderes Gerät haben oder noch kein Update auf Oreo bekommen haben. Ja. Ab einem gewissen Punkt hatte ich ja dann auch immer wieder gesagt, seid froh, dass ihr noch kein Oreo-Update bekommen habt. Ne. 8.1 hat zwar dann wieder einiges verbessert, das ist ja auch erst seit kurzer Zeit auf dem Markt, hat einiges verbessert, aber wie gesagt, zum Beispiel die Tastatur funktioniert immer noch nicht richtig. Ja, und ich glaube, das Problem ist weniger jetzt bei den Geräten zu suchen, eigentlich auch nicht beim System Android, sondern bei der Organisation. Google hat sich ja restrukturiert, Sundar Pichai ist jetzt fest im Sattel als Google CEO und ich muss schon sagen, ab da ging es dann langsam aber sicher bergab. Aber es ist ja auch die Sache, wenn man an der Spitze ist, dann kann es nur noch bergab gehen. Und das gilt auch allgemein für Android. Was will Android dann jetzt noch erreichen? Dass die akzeptiert werden von den Hipster-Redaktionen, das wird nie passieren. Die werden ihre Hipster-Geräte eben in den Himmel loben und Google schelten. Ja? Ganz klar, weil sie halt auch von dieser Firma die Geräte haben, wo sie jeden Morgen ihren Hintern davor setzen, ja, und draufstarren und finden, wie gut es ist. Ich habe ja auch mal in so einem Betrieb, in so einem Medienbetrieb gearbeitet und da kann ich euch sagen, da hat die Designerin sich geweigert, auf einem anderen Gerät zu arbeiten als auf einem Mac. Ja, und dann bin ich knallhart zu meinem Vorgesetzten gegangen, okay, ich mach das auf dem Windows-Gerät. Das Windows-Gerät kostet ein Viertel davon. Ja, und dann hat die Designerin dann angefangen, das ist unprofessionell, wenn man kein Mac benutzt und so weiter. Und da wurde man dann so richtig klar erstmal, wie verbohrt manche Leute doch tatsächlich sind. Das Ergebnis zählt und nicht das Gerät, mit dem man das benutzt. Ja. Wobei manchmal, hier jetzt gerade mit der Videoproduktion, ja, da muss ich schon sagen, manchmal wünsche ich mir wieder meine Unbedarftheit zurück und ein Mac hier auf dem Tisch. Aber das ist mein persönliches, meine persönliche Sache. Ja. Ich will Linux nutzen und für 90% aller Aufgaben ist es auch mehr als ausreichend. Ich kann alles damit machen mit meinem Linux-System. Nur bei eben solchen Sachen wie Videoeditoren, da ja, muss ich wesentlich mehr Arbeit investieren, was man leider auch merkt hier bei den Sendungen. Meistens wird die Sendung nicht mehr als ein Standbild, ja, zum Audio. Manchmal füge ich auch noch ein paar nützliche Videosequenzen ein. Das soll sich übrigens nächstes Jahr auch ändern. Ja, das ist ein Vorsatz von mir. Mehr Videomaterial, mehr Videosequenzen, die nützlich sind. Aber ich habe da eben das Problem, dass es kein Videoeditor gibt, der sowohl einfach zu handhaben ist, damit ich schnell neue Folgen produzieren kann und gleichzeitig auch gute Funktionen drin hat, vielfältige Funktionen, Effekte und so weiter. Und da hapert es dann halt, ja. Das ist eben ein großer Nachteil. Und da ist zum Beispiel so ein Mac ganz gut, aber nicht, weil es eben auf anderen Geräten nicht machbar wäre. Nein, weil eben die Kundschaft dort anders ist, ja. Die Clicky-Bundi-Icon-Rumzieher, die gibt es halt auf Linux nicht. Da muss man auch schon mal für ein Video auf die Command-Line, was unvorstellbar ist auf dem Mac, ja, und so weiter. Aber ich schweife hier total ab, ne? Das Problem ist, wenn man dort ist, wo Android jetzt ist, was hat man dann noch vor sich? Nur noch, dass es wieder nach unten geht, ja? Wenn man an der Spitze ist, kann es eben nur noch bergab gehen, ja? Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie geht es denn weiter mit Android 2018? Ja? Und noch nie bin ich mir so unsicher gewesen und deswegen wage ich auch noch nicht mal zu spekulieren, wohin die Reise geht. Ja? Nur ich kann schon mal sagen, was Google unbedingt machen muss. Die müssen ihre organisatorischen Probleme in den Griff kriegen, sodass es wieder bei Android, beim Betriebssystem wieder überschaubar ist, dass die Ingenieure wieder ihre Arbeit tun können. Ja, und zwar so, dass es auch funktioniert. Google muss auch endlich anfangen, eine feste Strategie zu fahren und nicht so, ja, halb hier und dann beschweren sich wieder ein paar Schreihälse und dann, na, machen wir es dann doch dreiviertel so, ja. Genau das ist nämlich das Problem, da kann man nichts auf die Reihe bekommen. Ja. Und hier muss auf jeden Fall geschaut werden von Google, dass da eine einheitliche Linie gefahren wird. Schlicht und ergreifend, ich weiß, es wird einige nicht freuen, aber es ist einfach unmöglich, dass Hangouts noch existiert. Ja. Zumindest im privaten Bereich. Das Ding sollte man wirklich absolut auf diese G Suite beschränken und nicht noch auf Umwege vielleicht propagieren. Tut mir leid für das Hangouts-Team. Und das ist das nächste Problem bei Google. Die verschiedenen Teams in der Firma machen sich riesen Konkurrenz. Nur so kann es möglich sein, dass es 4 verschiedene Messenger gibt bei Google. Jetzt gibt es bald noch 3 verschiedene Musikdienste, die man abonnieren kann in den USA. Das geht nicht. Viele Köche verderben den Brei. Google muss eine einheitliche Linie fahren, auch wenn es erstmal vielleicht für Unmut sorgt bei manchen. Da muss Google auch durch und muss hart bleiben. Ja? Und Google muss sich entscheiden, was sie wollen. Sie wollen ja die Masse bedienen. Dann können sie aber nicht auf ein paar Freak-Schreihälse, tut mir leid, dass ich das so ausdrücke, achten. Manchmal liegen die halt daneben, beziehungsweise fast immer liegen die daneben, ja, weil die eben ihre eigenen Interessen gerne durchsetzen wollen und dann eben so laut da im Internet schreien und Petitionen machen und alles Mögliche. Ja, dann schreiben halt mal 10.000 Leute zu unterschreiben, so eine Petition, oder 20.000 Leute, rettet uraltes Hangouts, ja, wunderbar. Und dann ist Google davon beeindruckt und führt keine klare Linie mehr. Während die Massenuser, das sind keine 20.000, das sind 2 Milliarden Menschen auf der Welt, ja, die dann wieder vor eine unklare Strategie gestellt werden, die dann eben dazu führt, dass sie sagen, naja, wenn, also im Unterbewusstsein, ja, wenn Google selbst nicht weiß, was sie wollen, dann gehen wir lieber woanders dahin. Ja, ganz klar. Es gibt bei verschiedenen Firmen eben auch andere Vorgehensweisen, und da muss ich dann eben wieder ein Lob an Apple machen. Ja. Und Apples Strategie scheint ja auch aufzugehen, zumindest was das Halten der User betrifft. Ja, gut, ich habe ja gesagt, der Marktanteil ist relativ gering, ja, im Vergleich zu Android. Aber dennoch hat Apple eine klare Linie, und es gibt schon eine beachtliche Menge an Leuten, die das auch dann gut findet, wenn Apple sagt, hier, das ist unsere Messaging-App. Das ist unsere Messaging-App. Und das ist unsere Messaging-App. Und fertig. Egal, ob die scheiße ist, ja, sorry, oder ob die super ist, ob FaceTime total überholt ist, ja, oder nicht, das ist unsere Messaging-App. Und wenn Google beschließt, jetzt das zu ändern und sagen, okay, also jetzt müssen wir was Neues machen, dann machen die was Neues. Und die alte App ist über den Jordan. So muss man das tun. Klarheit ist wichtiger als versuchen, es jedem recht zu machen. Das kann man nämlich nicht. Und das ist ein großes Problem, das Google unbedingt angehen muss, 2018. Denn 2018 wird da in dieser Lage dann auch sich entscheiden, ob es den Umbruch gibt. Ob es zu einem Ansteigen der Apple-Marktanteile kommt, ja, und zu einem Fallen der Android-Marktanteile, wenn nämlich die Leute jetzt irgendwann mal die Schnauze voll haben. Google muss auch was mit der Qualitätssicherung tun. Es ist ja nicht so, dass man sagen könnte, das Pixel 2 XL wäre irgendwie, hätte Google irgendwas falsch gemacht von den technischen Daten und von der technischen Ausstattung, von der Leistung her. Nein, das Gerät ist einwandfrei. Es arbeitet genau in diesen Spezifikationen, die eben von LG vorgegeben wurden. Das Display war von Anfang an klar. Das kann man auch, dasselbe Display kann man auch in einem anderen LG-Gerät sehen. Ja, wunderbar, es hat alles funktioniert. Nur Google hätte doch müssen nachdenken, dass man von Google eben Unmögliches erwartet, ja, und vor allem, dass man eben auch bei einem Preis, der so hoch ist, Perfektion verlangt. Und dann kann man eben nicht mehr damit ankommen. Ja. Wenn man dann eben das noch kombiniert mit der sowieso immer große Skepsis und große Erwartungshaltung gegenüber Google, dann muss man eben auch zu dem Schluss kommen, dass Google hier das ganz gewaltig in den Sand gesetzt hat. Ich weiß, es ist unfair. Alles, was Google macht, wird immer kritisiert. Aber die wissen das doch. Warum haben die da nicht besser aufgepasst und die Qualitätssicherung noch weiter angeschraubt? Ja. Man hat ihnen alles verziehen bei den Nexus-Geräten, die zu einem unglaublichen Kampfpreis auf den Markt gekommen sind. So wie jetzt, wie das dann auch OnePlus mal dann gemacht hat, mit dem OnePlus One. Und da hat man eben ganz andere Erwartungen. Ja, da ist das super. Stellt euch mal vor, das Google Pixel 2 XL wäre zu einem Preis von 399 Euro rausgekommen. Oder 499, um beim dem Preis von OnePlus zu bleiben. Was übrigens von der technischen Ausstattung her fast identisch ist. Ja, und von der Leistung her im Moment sowieso. Ja. Und stellt euch mal das vor, das Google Pixel XL wäre für 499 € rausgekommen. Das wäre der absolute Hammer gewesen. Ich gehe noch weiter. 399 €. Das Ding wäre denen aus den Händen gerissen worden, wie bekloppt. Ja, gut, die hatten sowieso Lieferschwierigkeiten, da komme ich aber auch gleich nochmal dazu. Also, wisst ihr, was ich meine? Da hätte sich dann niemand mehr groß auf das, über das Display aufgeregt, weil das da, da dieses Display ist für 399 € wäre das der absolute Supertraum gewesen. Ja? Für 499 wäre das auch noch super gewesen. Aber für 1079, was das kostet, da ist das Display halt nur noch Durchschnitt. Und für manche reicht es eben nicht, der Durchschnitt. Die wollen, die beißen sich dann da fest, aufgestachelt von der Presse, ja, was Google da wieder für einen Dreck abgeliefert hat. Ne? Und dann flippen die halt aus und ja, dann kommt es eben zu solchen Auswüchsen wie der ganz normale Blaustich oder das Farbprofil, das Industriestandard ist. Die Farben werden richtig angezeigt und die Leute drehen durch und sagen, so ein Drecksdisplay. Ja, da frage ich mich schon mal, klar, was will Google eigentlich noch machen? Ja, Google muss das halt berücksichtigen. Ja? Die muss es halt berücksichtigen. Und wenn Samsung ein Gerät auf den Markt bringt mit Falschfarben, ja, und die Falschfarben sind allgemein gewollt, gemocht, ja, und alles muss so aussehen wie Samsung, dann muss eben Google auch reagieren und muss dann eben notfalls auch ein Handy rausbringen mit dem Display, das eben falsche Farben anzeigt, wenn die Leute das wollen. Ja, so ist es nun mal. Ja. Und ich sage ja nicht, dass es dann eben wieder probieren, alles aufzuweichen, weil ich habe ja eben gesagt, ne, die paar, die schreien, klar, zum Beispiel ich schreie ja schon seit Jahren, habe ich ja schon geschrien, dass diese Fehlfarbendarstellung bei den Telefonen einfach so nicht okay ist. Ja. Ich habe das bei mir auch auf sRGB gestellt, mein altes Pixel, ja, so dass ich genau die Farben habe, wo die Leute drüber jammern. Ja. Aber ich will die echten Farben sehen, so wie sie gedacht ist. Das sprengt jetzt den Rahmen, nur ich kann euch eins sagen, ihr könnt keinen Film in den echten von dem Regisseur gewünschten Farben sehen, wenn ihr dieses Farbprofil nicht eingestellt habt und die auf all euren Samsung-Geräten seht ihr die Filme nicht in den richtigen Farben, so wie sie vom Produzenten gedacht sind. Ganz einfach. So. Aber genau, die Firmen machen genau das, was ich von Google verlange. Sie hören nicht auf die einzelnen Jammerer in einzelnen Bereichen, ja, wie mich zum Beispiel mit den Farben, sondern die hören auf die Masse der Menschen. Und die wollen nun mal diese knalligen Farben haben. So. Da bringt es doch nichts. Und so kommt dann Google in diese Bredouille. Ja, die haben sicherlich vorher bei Entwicklern und so weiter nachgefragt mit diesem Farbprofil und so weiter. Und dann sind dann eben so ein paar Leute wie ich hingegangen und haben dann gesagt, ja, wunderbar, das Farbprofil, das ist super, das müssen wir durchsetzen, das müssen wir machen, ja. Dann bringt Google das raus und dann merkt man, okay, das ist der letzte Dreck, weil es die Leute nicht wollen, ja, so. Und dann gibt es diesen Shitstorm. Also hier war es genau umgekehrt und auch hier ist aber wieder die Wurzel des Problems, dass Google es auf ein paar Leute hört, aber die Masse der Menschen darunter leiden müssen. Ja. Und da muss eben 2018 unbedingt noch was passieren. Weiteres Thema habe ich gehört, da habe ich gedacht, mir haut's den Stuhl unter dem Hintern weg. Ja. Und zwar, es wird gewettert über Android-Tablets, momentan massiv bei Android Central zum Beispiel, ja. Weil Google offenbar jetzt, ja, die bringen ja keine Tablets mehr raus, keine neuen bisher. Und somit verlieren die Redaktionen auch die Lust daran. Ja, dabei gibt es so viele geniale Tablets von anderen Anbietern, auch von Samsung. Ja. Und dann sagen die, ja, Tablets sind tot bei Android, weil da gibt es ja nichts Spezielles dafür. Entschuldigung, also die Tablets machen genau das, was ich zum Beispiel will. Ja, die bringen Android auf einen größeren Bildschirm und mehr will ich gar nicht. Google hat genug Funktionen für das Skalieren der Apps bereitgestellt. Die werden auch genutzt von allen aktuellen, von jeder aktuellen Software. Und dass es dann spezielle Tablet-Apps geben soll, da bin ich froh, dass das sich in Grenzen hält und eben so nicht jede App anders ist. Ich vergleiche das gern immer mit dem Internet. Wenn ich jetzt hier eine Internetseite besuche in einem Browser, der auf meinem Monitor mit 1366 mal 768 Bildpunkte läuft, ja, dann hat diese Seite im Prinzip denselben Aufbau, wie wenn ich mit einem Gerät hingehe, der 2500 Bildpunkte hat. Ja. Bei den kleinen Handy-Displays muss man natürlich Abstrich machen, sage ich gleich noch was dazu. Schlimm wäre es, wenn zum Beispiel derjenige mit einem größeren Monitor eine ganz andere Seite angezeigt bekommt. Das wäre äußerst übel. So, natürlich ist es nicht mehr so gut, wenn man auf dem Handy-Display die Seite sieht, so wie man es auf dem Desktop sieht. Also, was wird gemacht? Man skaliert die Seite eben fließend, ja, so dass die auf einem Smartphone ebenfalls noch gut zu lesen ist. Oder man bedient sich zum Beispiel Templates, die eben ein spezielles Mobilprofil anzeigen, aber im Prinzip bleibt alles vom Inhalt, von der Funktionsweise her ziemlich gleich. Ja. Die Mobilseiten sind angepasst für die Handys und fertig. Und genau das erwarte ich auch vom Tablet. Erstmal ist das Tablet noch ein mobiles Gerät, also bestenfalls möchte ich auswählen, ob ich die Desktop-Darstellung will von der Website oder nicht. Aber bei den Apps ist es eben genauso. Ich bin zufrieden, dass die Apps einfach nur größer dargestellt werden, ja, oder dass zum Beispiel mehr Platz ist. Wenn ich mein E-Mail-Client öffne, sehe ich halt auf dem Smartphone 3 oder 4 Betreffzeilen. Ja, und bei einem Tablet 10 betrifft sein. Ja, was will ich denn mehr? So, genau so ist es auch bei den Programmen auf einem Computer. Ja, wenn man eben einen kleinen Monitor hat, einen großen Monitor, man sieht einfach mehr auf dem Display. Fertig, das war's. In anderen Sinn soll es gar nicht haben, sonst haben wir das Problem, dass wir zwei verschiedene Geräte haben und wir verschiedene Apps haben für verschiedene Geräte und dann haben wir kein einheitliches System mehr. Ich könnte so viele Beispiele bringen, was Tablets gerechtfertigt, zum Beispiel Spiele. So viel besser, wenn man einfach nur das gleiche Spiel auf einem größeren Display sieht. Die meisten haben so eine hohe Auflösung, dass es selbst ausreichend wären für einen 1080p 50 Zoll Bildschirm. Ja? Sieht immer noch top aus von der Grafik her. Und da ist die Größenänderung vom Smartphone-Display auf Tablet einfach fantastisch, unglaublich, wie da der Unterschied ist. Dann lesen, ja, E-Books. Die E-Book-Reader haben sich nicht durchgesetzt, die meisten Leute lesen auf ihren mobilen Geräten, jetzt Smartphone oder Tablet eben, aber ich sag euch, wenn ihr auf einem 7 Zoll Tablet ein Buch gelesen habt, wollt ihr einfach nicht mehr auf einem kleinen Smartphone-Display das Buch lesen. Das kann ich euch flüstern. Und so geht es eben durchweg. Ja, selbst Programme, die zum Beispiel Listendarstellung haben, die allein schon die Tatsache, dass mehr auf der Liste ist, das ist das, was ich will von einem Tablet. Ja, und nicht ein komplett anderes Programm, weil das ein Tablet ist. Ja, das will ich nicht. Also, ich finde, Android-Tablets sind genial. Sehr genial, es gibt gute Angebote, muss man sich nur mal ein bisschen umschauen. Selbst große Firmen wie Samsung machen relativ gute Angebote teilweise. Die kleinen sind da noch besser. Ja, jetzt habe ich so viel Negatives gesagt. Ja. Dabei müsste es doch auch was Positives geben. Ja, Positives. Positiv denken, genau. Es fällt mir momentan relativ schwer. Aber ich denke, wenn Google die Probleme hinkriegt, ja, die ich eben angesprochen habe 2018, dann werden wir wieder ein Android sehen, das so läuft, wie ich mir das vorstelle, nämlich stabil. sehr gut, stabil, ja. Ich weiß, Google ist nicht, nicht die einzige Firma mit diesem Problem. Also auch von der Stabilität her gab es auch bei der Konkurrenz dieses Jahr Sachen, letztes Jahr Sachen, die, die hätte ich nicht für möglich gehalten, dass eine, dass diese Firma so instabile Systeme herausbringt, ja. Aber trotzdem ist das meiner Meinung nach auf einer anderen Größenordnung, auf einem anderen Niveau, weil eben hier momentan bei Android so viel aus dem Ruder läuft. Also das Positive daran ist, wenn die das beherzigen, wenn die das hinkriegen, und ich glaube, die Stimmen werden auch laut momentan, ja, dann werden die auch tatsächlich wieder das richtig gut hinkriegen und dann entsprechend auch neue Funktionen, die sogar funktionieren, rausbringen. Ja, genau. Ja, bei den Messengern, ja, ich weiß nicht, da sehe ich keinen positiven Ansatz. Google hätte schon längst Hangouts müssen einstellen. Ich bezweifle, dass das, dass da 2018 sich was tut. Gleichzeitig haben wir eine zwei Messenger-Strategie sowieso, selbst wenn wir mal Hangouts außen vor lassen, offiziell in der Konzernspitze denken die, wenn die das einfach so laufen lassen, dass Hangouts irgendwann dann uninteressant ist, ist auch bei, also bei allen Leuten, also allen Bekannten, die ich direkt kenne, mit denen ich auch direkt chatte, ist Hangouts eigentlich weg, ja. Manche haben es noch drauf zur Sicherung, weil ja, es wollen nicht alle umstellen, aber da haben wir eben wieder drum das Problem, allein schon das Umstellen. Ein automatisches Update von Hangouts auf Allo, das predige ich schon seit letztes Jahr und alles wäre gut gewesen, so wie es damals gemacht wurde. G-Talk wurde zu Hangouts, Hangouts hätte zu Allo werden müssen. So. Google hat das versäumt, ich weiß nicht, wie sie das nochmal hinkriegen wollen. Ja. Klar, auf jeden Fall auch Messaging, also Android Messages für SMS und Allo muss irgendwie zusammen. Es wird von den Leuten nicht akzeptiert. Die Leute interessieren sich offenbar nicht mehr dafür, ob sie bei dem einen kostenlos Nachrichten verschicken und bei dem anderen eben nicht. Die Leute wollen eine Messaging-App für alles haben. Ja, das muss ich auch einsehen. Ich bin ein Gegner dieses Systems. Ich möchte SMS-App haben, die benutze ich eh nie oder fast nie. Und ich möchte eine App haben, bei der ich sicher bin, dass über den Netzbetreiber keine SMS berechnet werden. Und deswegen hatte ich auch nie die SMS-Funktion von Hangouts richtig benutzt, sondern hatte immer getrennten Apps dafür. Ja, und aber ich sehe es ein, dass es nur so geht, dass eben Android Messages und Allo zusammengehen. Ja, weil das ist auch nicht mehr zu rechtfertigen bei den Leuten. Die wollen sich nicht drum kümmern. Die wollen auch keine Leute mehr dazu bringen, irgendeinen Messenger zu benutzen. Die wollen ihre Messaging-App benutzen und dann kann es ihnen egal sein, welcher Messenger da benutzt. Wenn die Allo installiert haben, geht die Nachricht eben über Allo. Wenn nicht, geht sie eben über SMS. Fertig. Ja. Und ich sehe das ein. Die Leute haben keine Lust mehr, sich darum zu kümmern. Ja. Gut, selbst ich muss als manchmal anstrengend übernehmen, für alle meine Bekannten umzustellen, wenn mir wieder ein neuer Messenger kommt. Bisher ist mir das auch gelungen, ja. Ich fahre allerdings auch zweigleisig. Ich habe sowohl Line als auch Allo, ja. Aber, ja, Line eigentlich deswegen, weil es unsagbar gut ist, ja. Und Allo deswegen, weil die meisten Leute wenigstens einen Google-Account haben. Und dann ist es nicht ganz so schlimm, die Leute da dann dazu zu bringen, Allo zu benutzen. Ja, da habe ich nichts Positives. Ja. Ihr merkt schon, also die Grundstimmung ist da etwas gedrückt. Aber trotzdem positiv denken, es wird besser werden 2018, ja, da bin ich mir ganz sicher, denn Google wird das Alarmsignal hören, denke ich dann, und auch sich vielleicht wieder besinnen. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Falls es an Sundar Pichai liegt, dann hoffe ich, dass es bald auch einen neuen CEO von Google gibt. Gut, ich komme jetzt zu den News. Und zwar haben wir da das Huawei MediaPad M5. Ich habe ja eben gesagt, Android-Tablets sind genial. Ja. M5, das MediaPad, kommt möglicherweise zur CES 2018. Warum hier von Talk Android kritisiert wird, dass das Teil mit einem Prozessor, mit einem, welcher Prozessor? Ah, nein, Quatsch, Entschuldigung, ich bin verrutscht. das war beim nächsten Gerät. Nein, hier wird nichts kritisiert. Das soll ein absolut geniales Gerät sein, ja. Und mit einem 8,4 Zoll Display, 2560x1600 Bildpunkte Auflösung, ein Kirin 960 Octa-Core Prozessor, derselbe, der auch im Mate 9 und P10 arbeitet, und Bluetooth 4.2, Android 8.0 wird drauf sein, also Oreo, und wie gesagt, es wird erwartet, dass es jetzt im Januar 2018 auf der CES gezeigt wird, denn die Überprüfung bei der FCC ist bereits jetzt schon durch, ja, oder zumindest die Bluetooth-Zertifizierung ist durch, und da müssen ja einige Daten angegeben werden, und zack, ja, hat man auf einmal die Bestätigung, dass ein MediaPad M5 auf dem Weg ist. Ich bin begeistert von den ersten Sachen, was da durchgesickert sind, und vielleicht wird das ja auch ein Tablet, wo sich mal wieder lohnt, jetzt zuzuschlagen, weil mein Tablet Z3 Kompakt von Sony kommt jetzt auch langsam in die Jahre und ist bei Marshmallow jetzt stehen geblieben. Da wird's Zeit für ein neues Tablet, glaube ich, langsam. Jo, genau, Nokia 9, die wurden jetzt bei der FCC angemeldet. Das war das nämlich. Irgendwie bin ich verrutscht nach der heißen Diskussion. Was heißt Diskussion, ne? Ist ja keine Diskussion. Nokia 9 kommt allerdings mit einem Prozessor Snapdragon 835. Und das finden die Redaktion bei Android Sand und nicht gerade gut. Die haben erwartet, dass ein 845 verwendet wird und nicht das Vorgängermodell. Ich sehe da irgendwie kein Problem. Ich habe ja gesagt, die Prozessoren sind überbewertet. Viel wichtiger ist RAM und die interne Anbindung desgleichen und viele andere Faktoren. Aber der Prozessor an sich, ja, ne? Auch wenn das hier so ein Verbund ist natürlich mit weiteren Chipsätzen, also mit dem ganzen Chipsatz, aber da ist der 835 noch absolut okay. Ja, da kann ich verstehen, dass Nokia geguckt hat, dass es nicht ganz so teuer wird, weil ich weiß nicht, was mit den Redaktionen falsch läuft. Die scheinen offenbar keinen Bezug mehr zu haben, dass ein Smartphone auch erschwinglich sein muss. Ja? Das führt auch dazu, dass die Leute dann weniger Geräte kaufen. Ja? Ich hatte auch eine Nachricht bekommen, wo ich mich wieder sehr drüber gefreut habe, von Matt Spike, der auch da drin oder dabei kritisiert hat, dass eben die Telefone allgemein sehr teuer sind im Moment, etwas besseren. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist ein riesiges Problem. Das Preisniveau ist in den letzten 1 bis 2 Jahren so stark angestiegen, dass es Leute auch abschreckt. Und da finde ich es ganz richtig, dass Nokia hingeht und sagt, okay, also der 845-Prozessor bringt gegenüber dem 835-Prozessor kaum Vorteile, kostet aber wesentlich mehr. Und dann nehmen wir doch den 835, fertig, Ende. Ja, finde ich absolut okay. Und deswegen werde ich auch das Nokia 9 dann genauer unter die Lupe nehmen. Es ist ein 5,5 Zoll Display mit einem stärkeren Akku zum Vorgängermodell, 13250 mAh. Hat einen 12 Megapixel und einen 13 Megapixel Sensor, was offenbar darauf hindeutet. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt nur für die, also auch ja, Dual-Kamera hinten, also richtige Vermutung. Und 128 GB Speicher, so wie es das gehört. Leider steht noch nichts vom Hauptspeicher dabei. Und man kann auch noch zusätzlich eine Micro-SD-Karte einsetzen, sodass man die ganzen Daten, Songs und so weiter, auf die SD-Karte schieben kann und hat dann seine 128 GB für Daten, für Apps und die Apps an sich eben frei. Das ist gut. Damit kommt man dann auch durch. Und gut, die Front-Facing-Kamera mit 5 Megapixel wäre nicht ganz so schön. Ja, aber okay. Naja, gut, was soll's. Gut, genaueres muss man natürlich jetzt noch abwarten. Wann es rauskommt, ist natürlich noch nicht klar. Allerdings deutet es darauf hin, dass, wenn das jetzt durch die FCC durchgegangen ist, das nicht mehr allzu lange dauert. Und ja, auf jeden Fall denke ich, dass es ein alternatives Gerät ist, wenn der Preis stimmt. Wäre das auch immer noch eine Alternative zu den immer teurer werdenden Pseudo-Flagships. Ja? Und ich weiß auch nicht, was da momentan das Problem ist. Google Play Store verlangt bald die Unterstützung von aktuellen Android-Versionen. Wer das nicht macht, fliegt raus mit den Apps. Ja, aus dem ganz einfachen Grund, es geht zum Beispiel um die Rechte, die angefordert werden. Seit glaub Nougat gibt es ja ein neues Rechteverwaltungssystem. Das heißt, man wird nicht am Anfang gefragt, ob man bestimmte Funktionen für eine App freigeben möchte, sondern erst, wenn diese App diese Funktion benutzt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Kamera-App herunterlädt, dann werdet ihr erstmal nicht gefragt nach den Berechtigungen. In dem Moment, wo ihr ein Foto aufnehmen wollt und die App die Kamera anspricht, dann kommt ein Pop-up, wo ihr quasi erlauben müsst, ja, die App darf auf die Kamera zugreifen. Besser noch, im Nachhinein könnt ihr diese Berechtigung dann auch wieder entziehen, wenn ihr sicher sein wollt, dass die App zum Beispiel nicht das auf das zugreift, ja, ohne dass ihr das genehmigt habt. Klar, die Gefahr ist natürlich da, dass dann die Leute nicht funktionsfähige Apps haben, ja, ganz klar. Deswegen kann ich nur davon abraten, da mit rumzuspielen oder Berechtigungen zu entziehen, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr da tut. Denn es ist nun mal eben nicht immer ganz klar, warum jetzt die und die App Zugriff auf die SMS haben soll. Nur, wie wollt ihr eine Nachricht zum Beispiel verschicken, sharen, wenn die nicht Zugriff auf die SMS beispielsweise habt, dann könnt ihr auch nicht per SMS Textdateien, Textauszüge von der App zum Beispiel an die SMS-App melden. Ja, dazu braucht man das eben. Ja. Oder die Kontakte, Zugriff auf die Kontakte, da drehen die meisten Leute durch. Warum muss diese App Zugriff auf meine Kontakte haben? Ja, wie sollen die sonst irgendwelche Sachen sharen an die Kontakte? Ja, ist nun mal so, muss haben, ja. Also ist ein bisschen schwierig, als manchmal zu vermitteln und die Techno-Panik greift ja immer weiter um sich. Ja. Wie schön war das doch früher auf dem Computer, da hat man ein Programm installiert und das Programm konnte alles machen, fertig. Ne? Innerhalb des User-Accounts zumindest unter Linux auch, ja, und sogar im System-Account bei den älteren Windows-Versionen. Ne? Dann liefen die Programme auf einmal sogar, ja, unglaublich. Aber das, gut, das wird man nicht mehr zurückkriegen, diese Freiheit, die es da gibt. Und naja, die Menschheit hat ja momentan sowieso irgendwie den Drang, sich selbst kaputt zu zensieren. Also von daher wundert mich das nicht, dass man sich die App selbst kaputt schießt mit Verweigerung von Sachen. Rechten. Aber trotzdem, dieses Rechtesystem existiert nun mal und es ist allemal besser als das alte Rechtesystem, meiner Meinung nach, denn dort muss man ja schon bei der Installation sagen, ja okay, ich möchte das jetzt akzeptieren und dann ist es auch nicht mehr so transparent und dann verweigern schon viele User schon die Installation. Ja, und hier kann man dann erstmal das installieren und vielleicht auch nur dann auf einige Funktionen, wenn die App gut programmiert ist, dann kann man einige Funktionen benutzen und die man eben nicht freigibt, ja, die wird eben zum Beispiel nicht benutzt. Ja. Das ist immer wieder ganz nützlich, aber das funktioniert nur, wenn sich die Entwickler an die neuen Policies halten, beziehungsweise eben die Funktionen nutzen und somit ist es nun ab August 2018 werden keine Apps mehr im Play Store angenommen, die nicht auf Android Oreo und auf dieses Rechtesystem eben kompatibel sind. Ja. Das heißt nicht, dass es dann keine Apps mehr eingestellt werden kann für ältere Systeme, sondern nur der Entwickler muss die neuen Systeme direkt unterstützen. Und da ist Google auch wieder sehr großzügig. Ich wäre da nicht so großzügig gewesen. Ich hätte das vielleicht schon im Februar gemacht. Ja. Da muss man sich vorstellen, bis August 2018 dürfen jetzt Anbieter neue Apps einstellen, die noch nicht mal mit Oreo kompatibel sind. Kompatibel sind. Also das heißt, die Rechteverwaltung benutzt. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Ab 2019, August 2019, wird es dann auch Voraussetzung sein, dass eine 64-Bit-Version zur Verfügung steht. Bisher ist ja, kann der Entwickler beispielsweise sagen, nein, ich mache doch nur eine 32-Bit-Version. Dann gibt es eben diese Kompatibilitäts-Libraries. Ja. Aber auch das muss geändert werden. Ab August 2019 muss eine native 64-Bit-Version dabei sein. Mhm. Gut. Das sind diese Änderungen, die es im Play Store gibt. Das seht ihr auch schon. Also Google ist zu langsam. Ja, die machen diese Vorgaben im August 2018. Hallo? Das muss sofort umgesetzt werden. Sofort. Ja, das ist wichtig auch für die Benutzer, dass diese neuen Sachen auch genutzt werden. Wie gesagt, die Apps sind weiterhin kompatibel zu den alten Versionen. Ne? Deswegen sehe ich da keinen Grund, warum Google nicht sagen kann, ja, ab sofort. Wer jetzt eine neue App einstellt, der muss auch die neuen Systeme unterstützen. Ganz einfach, so ist das. Eric Schmidt hat wohl auch genug. Hat wohl genug von dem Ganzen. Ich habe mich da gefragt, ob der da irgendwas weiß, was wir nicht wissen. Ja. Eric Schmidt tritt als Chairman zurück und somit aus dem Vorstand raus von Alphabet, ja, und ist dann nur noch technischer Berater. Ja, das ist eine Sache, so wie, also er darf als technischer Berater noch in der Firma sein. Aber es ist seine eigene Entscheidung. Ja, also er wurde nicht gezwungen oder so, jedenfalls ist das nicht bekannt, sondern er ist selbst, hat er diesen Schritt unternommen. Und da frage ich mich natürlich, huppla, was ist denn da falsch gelaufen? Ja. Vielleicht ist er da unzufrieden, und ich muss ja sagen, unter Eric Schmidt war ja Google immer recht gut, agil. Und die hatten auch den Überblick bewahrt. Vielleicht hat er gerade den Überblick über das Unternehmen und denkt, okay, also wenn die jetzt so weitermachen, dann ist es nichts mehr für mich. Ne? Und tschüss. Ja, also ich wäre auch einigermaßen beunruhigt, muss ich es ganz ehrlich sagen, wenn ich in der Vorstandsetage von Google sitzen würde und nicht nur die Interessen der Aktionäre vertreten würde, dann wäre ich jetzt einigermaßen beunruhigt momentan. Ne? Also nicht falsch verstehen, nicht geldmäßig, deswegen habe ich ja auch gesagt, also Google wird es gut gehen 2018, daran besteht kein Zweifel, vielleicht sogar sehr gut. Aber die technische Seite bei Google ist momentan stark unter Beschuss. Und das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Xiaomi Mi Max 3 könnte mit einem 7-Zoll-Display kommen. Ha, ha, ha, yay, die großen Handys, die sind wieder da, sie sind wieder da, ja. Das Mi Max 2 hatte ja schon ein 6,44-Zoll-Display. Jetzt wird spekuliert, dass das Mi Max 3 sogar ein 7-Zoll-Display bekommen wird. Könnte natürlich sein, wenn hier zum Beispiel das Format genommen, ich glaube 18:10 ist das, ja, und das Ganze bezellos, ohne diese Ränder, dann denke ich, wäre das auch ein Format, das durchaus noch praktikabel ist als Smartphone und trotzdem ein 7 Zoll Display hat. Ja. 18:9 Panel ist es übrigens, ja. Und genau so soll es wohl auch sein, ja, 18:9, und da wäre das auch machbar. Ja, wenn die restlichen Bezels auch noch verschwinden, dann wäre das durchaus machbar. Vielleicht hat man da noch ein paar Tricks auf Lager. Klar, es geht natürlich nur bis zum gewissen Maß, aber ich denke, man könnte es dann durchaus noch komfortabel transportieren und so weiter. Und damit ist es dann auch so, wie eben Xiaomi das eingeordnet hat als Smartphone, eben nicht als Tablet. 5300 mAh Akku, Entschuldigung, 5500 mAh Akku im Gegensatz zum 5300 mAh Akku vom Mi Max 2. Ja. Auch hier wird es eine 4 GB Version geben, 4 GB RAM Version und genug Speicher, ja, je nachdem, was ihr da auswählt. Ich bin überrascht, dass hier offenbar, wenn die Gerüchte stimmen, Xiaomi sich dafür entschieden hat. Es gibt zwei Versionen von Prozessoren. Der Snapdragon 630, der dürfte dann für das 3 GB Modell mit 32 GB RAM genutzt werden, und der größere Prozessor 660, das ist ein High-End-Prozessor. Allerdings ist es die 660er-Reihe, also die 600er-Reihe. Ich weiß nicht genau, warum Xiaomi das gemacht hat. Abwarten also auch mal. Ja, ja. Aber wie gesagt, der Snapdragon 660 wird dann mehr als ausreichend, denke ich. Das ist auch ein moderner Prozessor, aber eben anders eingestuft, dennoch sehr, sehr leistungsfähig, und da würde ich mir auch keine Gedanken machen. Wichtig ist, dass genug RAM vorhanden ist. Ja, also das wär's, und ich freue mich schon, gegen Ende nächstes Jahr. Ach, seht ihr, da wäre noch was Positives gewesen für die Themen, ja. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich 2018, gegen Ende 2018, einen vernünftigen Nachfolger für mein Google Pixel XL finden werde. Ja? Und ich bin bisher der Meinung, dass es entweder bei Huawei oder bei Xiaomi zu finden ist, der Nachfolger für mich. Vielleicht auch bei OnePlus, das müssen wir doch mal sehen. Denn es kommen eine Fülle von neuen Geräten raus, bezellos, ja, und auch mit guten Leistungsdaten, so dass man da auch switchen könnte, ja. Und ich habe auch massive Probleme gehabt, wie ich berichtet habe, mit dem Update beim Pixel, und ehrlich gesagt, also ich, vor allem die Preise sind dann natürlich immer sehr, sehr interessant bei den Geräten. Da kann ich mir für den Preis von Pixel 2 Geräte holen. Also das heißt, statt einmal alle 2 Jahre ein Gerät jedes Jahr. Und dann ist mir ehrlich gesagt, sind mir die Updates auch Schnurzpiepe. Ja, ist zwar keine gute Einstellung, ich weiß. Eigentlich sollten auch die Geräte länger benutzt werden, auch wegen der Nachhaltigkeit. Und dann ist auch ein Update unerlässlich. Aber auf der anderen Seite ist, es geht auch technisch momentan sehr, sehr flink voran in dem Bereich, und das wird schon eine harte Probe für mich jetzt bis zum Ende 2018 oder zumindest bis zur Mitte 2018 mit dem Google Pixel da zurechtzukommen noch. Ja? Das wird eine harte Aufgabe. Momentan habe ich zwar noch genug Speicher, aber ja, die neuen Anforderungen wie Videokodierung und so weiter bringt das Google Pixel XL jetzt bereits schon an die Grenzen. Und es ist äußerst frustrierend. Gut, gut. Weiterhin haben wir noch TuneIn. Die hören auf mit Hörbüchern. Tja, habe ich gedacht, ja, vielleicht gibt es ja dann wieder mal eine vernünftige Radio-App von TuneIn. Weil TuneIn hat wirklich mittlerweile den Bogen überspannt. Die haben alles Mögliche probiert. Podcasts integrieren, Hörbücher und Shows. Ja, und die Radiofunktionen wurden da vernachlässigt. Da gibt es grundsätzliche Probleme auch wieder. Einen funktionierenden Stream dort zu kriegen, ist fast schon Glückssache. Dann ist es auch nicht mit den verschiedenen Plattformen ganz kompatibel. Warum ich zum Beispiel Radio Tokyo FM hören kann auf meinem Smartphone bei TuneIn, aber nicht auf dem Google Home, dass ihr auch TuneIn benutzt, ist mir also ein Rätsel. Leider geht's nicht, der kennt diese Station gar nicht. Andere Stationen werden ohne Probleme erkannt. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Ich habe alles Mögliche probiert. Und auch die Verbindung mit dem Home-Assistenten und TuneIn ist schon ziemlich fehlerhaft. Ja? Also zum Beispiel, wenn ihr die Pro-Version von TuneIn habt, die wird nicht erkannt von dem Google Home Assistant. Ja? Und der verlangt dann, dass ihr TuneIn installiert, obwohl ihr die Pro-Version drauf habt. Also müsst ihr die kostenlose Version installieren, mit weniger Funktion natürlich. Ne? Also absoluter Schwachsinn. TuneIn musste auf jeden Fall ranklotzen und auch die Bedienung hat in den letzten Updates immer weiter gelitten. Die Bedienung war früher mal so gut, jetzt ist es einfach nur noch eine Katastrophe, ja, teilweise. Und ich würde mir wünschen, dass die sich da wieder mehr auf das konzentrieren, was sie eigentlich sind, nämlich eine Radio-App und dann eben mehr auf diese Radiofunktionen, Internet-Radiofunktionen konzentrieren und nicht hier probieren, große Abschlüsse zu machen mit anderen Content-Providern für Audiobooks zu streamen. Ja, also, keine Ahnung. Gut. Das letzte von den News wäre: angeblich springt OnePlus 6 mit einem Fingerabdrucksensor im Display. OnePlus bringt das neue Gerät vermutlich mit einem Fingerabdrucksensor heraus. So rum. Eieiei. Mensch, ich muss noch Plätzchen backen. Ja? Deswegen, ich habe keine Zeit mehr. Ich bin im Stress. Ja, okay. Also auf jeden Fall OnePlus 6 da. Es soll jetzt auch wie bei diesem Vivo-Gerät, was ich vorher noch nie gehört habe, soll da jetzt dann ein Fingerabdruckscanner wohl reinkommen ins Display, ja, mit allen Vor- und Nachteilen, wobei, ja, ich sag schon mal, die Vorteile werden da überwiegen, ja, aber ihr braucht jetzt nicht den Atem anzuhalten, ja. OnePlus 6 wird erwartet so in etwa Mitte bis Ende März 2018. Also es ist noch ein paar Monate hin. Ja. Von daher ja, würde ich mal sagen, wir haben noch Zeit für das genauer zu beleuchten. Aber ich glaube, das wäre eine ganz logische Sache. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das auch ein gutes Verkaufsargument ist. Dass man einfach den Finger auf den Bereich im Display tippt, wo man eh quasi gewohnt ist, drauf rumzutippen und nicht irgendwo anders am Gerät. Ja, ich habe zwar jetzt persönlich keine Probleme damit, aber immer wieder taucht Unmut auf, wenn der Fingerabdruckscanner hinten ist, weil man dann eben, ja, dorthin kommt. Allerdings, ich hätte da noch ein anderes Problem. Wenn das auf dem Display ist, macht man das normalerweise mit dem Daumen. Also mein Fingerabdruck an den Daumen, die sind noch schwerer zu erkennen als die Fingerabdrücke an meinen anderen Fingern, weil ja ich habe sehr trockene Hände, ja, und also regelmäßig werden meine Fingerabdrücke nicht mehr erkannt, weil die sich verändern. Ja, also ich weiß nicht, ob die es jetzt wirklich richtig so verändern. Auf jeden Fall verändert sich die Oberflächenstruktur von meinen Fingern und dann kann der Fingerabdruck nicht mehr gelesen werden. Dann muss ich neu programmieren und dann geht es mal wieder ein paar Wochen, bis es sich wieder ändert und so weiter. Ziemlich nervig. Ich hoffe, dass es irgendwann auch bei Android ein vernünftiges Face Unlock gibt, das auch richtig gut arbeitet. Da können die gern von mir aus bei Apple ein bisschen was dafür zahlen und die Lizenzen kaufen, denn so eine, da reicht es nicht, wenn man sich nur auf die Kamera verlässt, weil wenn es dunkel ist, geht die Face-Erkennung, die Gesichtserkennung einfach nicht mehr. Nein, da sollte man schon sowohl Laserabtastung als auch Infrarot, als auch Licht und möglicherweise noch andere Faktoren einsetzen, um dann eben das Gesicht auch richtig zu erkennen. Vor allem zwei Kameras, dass man ein 3D-Bild hat und dann wird das alles noch ein bisschen sicherer. Bitte, ja, das wäre auf jeden Fall etwas, was auf der Wunschliste wäre. Face Unlock wäre gar nicht mal schlecht. Okay. Jetzt bei der Community kam was wegen dem SD statt HD, das ja auch bei Amazon ein Problem ist mit dem Amazon Prime Video. Da schreibt der Olaf zum Thema, das OnePlus 5T zeigt bei Streamingdiensten kein HD-Video an. Bei Amazon Video ist mir das erst vor kurzem auf meinem 10-Zoll-Tablet aufgefallen. Ich habe mal nachgeschaut. Eigentlich sind es nicht nur das OnePlus 5 und 5T mit diesem Manko, sondern fast alle anderen Android-Geräte auch. Amazon schreibt hierzu Streaming-Video-Qualität UHD, HDR, HD auf Sony, ja, Premium-Mobilgeräten, HDR und HD auf ich kürze jetzt mal ab, einigen Samsung-Geräten und SD auf allen anderen Geräten. Ja, also ich mache erstmal weiter. Achso, da kam mir nur noch, leider wird das Ganze nicht weiter erklärt. Also ich muss sagen, auf meinem Tablet Sony Xperia Tablet Z3 Kompakt, was ja kein XZ Premium Modell ist, da kann ich auf UHD sogar gehen. Mache ich natürlich nicht, HD reicht schon aus, geht also auch. Da ist diese Information nicht ganz vollständig. Es geht also auf wesentlich mehr Geräten, als Amazon angibt. Ja? Vermutlich ganz einfach deswegen, weil die gerne ihre eigenen Tablets, Fire Tablets und so weiter verkaufen wollen. Amazon ist da sehr, sehr engstirnig. Ja? Ich sage nur Chromecast und so. Also von daher würde ich da keinen Pfifferling drauf geben, was die dort schreiben. Es geht auf wesentlich mehr Modellen. Grund ist eben dieses DRM, ja, das ich ja schon angesprochen habe. Und dieses System muss eben integriert sein. Viele Android-Geräte haben dieses System integriert. Leider eben das OnePlus 5T nicht. Es ist allerdings richtig, dass das OnePlus 5T nicht das einzige Gerät ist, das es nicht unterstützt. Alle Geräte, die eben nur diesen Level 3 von dieser Lizenz unterstützen, nicht Level 1, können eben nur SD zeigen. Ja, das ist eigentlich eine einfache Geschichte, eine Lizenzgeschichte und eine Software-Update-Geschichte und dann könnten diese Geräte das auch machen. Ja. Von daher ist es nun mal so, wie es ist. OnePlus hat angekündigt, das 5T soll kompatibel werden, ja, für diese HD-Streams. Es betrifft, wie gesagt, auch nur solche Anbieter, die eben wohl auch mit Filmfirmen hier, ja, bei sich selbst wieder eben Verträge geschlossen haben, wo das garantiert wird, dass nur mit dem und dem DRM eben die Leute in HD das angucken dürfen. Ja, denn zum Beispiel bei YouTube kann man HD und auch UHD ohne Probleme angucken in den Geräten auf dem OnePlus 5T und so weiter. Die brauchen eben kein DRM. So. Dann gab es noch was, und zwar hat der David da geschrieben, ich musste schmunzeln, als ich hörte, dass du mit dem Pixel XL die ADB-Hürde genommen hast, bevor du sagst, dass das Pixel nicht erkannt wird. Dachte ich mir, oje, das klingt doch sehr bekannt. Treiber installiert, PTP und so weiter und so fort. Ging's. Ich hab das mal vervollständigt. Allerdings ist es ein Unding, dass Google es nicht mehr hinbekommt, anständige Updates zur Verfügung zu stellen. Wobei ich anmerken möchte, dass die Pixel-Smartphones eben auch nur ein Nischendasein erleben. Durch das exklusiv Telekom-Angebot oder XYZ. Mich würde es zur Weißglut bringen. Weitere Erkenntnisse kommen später. Ja, David, also beim ersten Teil muss ich auf jeden Fall recht geben. Ja, das war in der Tat eine Hürde. Fand ich gar nicht so toll. Und das hat auch das Erlebnis betreffend den Pixel-Geräten noch ziemlich stark beschädigt. Ja, das will ich nicht. Dafür habe ich kein Geld ausgegeben, wie ich schon gesagt habe. Nur um Updates zu bekommen, dann klappt das mit den Updates nicht richtig. Das finde ich überhaupt nicht. Das ist ein Unding, dass man hier auf der Command-Line mit ADB rumfuchteln muss, ja, nur um hier ein Update zeitnah zu bekommen. Also sowas kann überhaupt nicht sein. Allerdings bin ich gestolpert über den Ausdruck Nischendasein. Also das Google Pixel ist das Google-Telefon. Das ist das Referenztelefon. Das mag ja sein, dass es von den Verkaufszahlen her nicht so gut ist wie ein Samsung, klar. Aber die Pixel-Line ist das am meisten verkaufte Google-Gerät, das es jemals gab. Die Verkaufszahlen sind deutlich über den Nexus-Verkaufszahlen. Ja. Wundert auch nicht, weil das Nexus war immer ein Entwickler-Phone und das Pixel ist ein Consumer-Phone. Und von daher hat man da auch andere Anforderungen. Für einen Consumer ist das hier nicht zuzumuten, während für ein Entwicklergerät obligatorisch ist, dass da ADB irgendwie installiert ist und das Gerät hin und wieder mal angeschlossen wird dort. Ne? Und ob jetzt das wenig verkauft wird oder nicht, das spielt ja keine Rolle. Nische kann es allein aus dem Grund nicht sein, weil der Anbieter des Betriebssystems diese Telefone offiziell herausbringt als Referenz und als ihre Geräte für Android. Ja? Von daher ist da natürlich schon ein Update ein Muss. Da gibt es keine Entschuldigung dafür. Und selbst wenn die nur 20 Stück von denen verkauft hätten, das ist das Google-Gerät. Und da verlange ich, dass Google zuallererst dieses Gerät bedient, funktionsfähig macht, noch bevor sie überhaupt irgendwelche andere Geräte unterstützen. Ganz einfach. So bin ich knallhart. Dafür haben die Leute auch einen Haufen Geld hingelegt, um ein exklusives Phone zu bekommen, ja, wo sie sofort bei dem Anbieter sind. Und deswegen muss das Google Pixel immer Priorität Nummer 1 sein bei Google. Ja. Wenn nicht, dann ist das eben genau da wieder einzuordnen bei den Problemen, die Google 2018 gegenübersteht. Ja. Und das muss dann auch noch angepasst werden. Ja. Übrigens, ein Exklusiv-Telekom-Angebot gibt es ja so eigentlich nicht. Also das Pixel kann überall mit Vertrag gekauft werden, mit jedem Netzanbieter. Das gibt es auch überall. Das liegt auch so bei den Elektronikmärkten rum. Ja. Kein Problem. von daher ist das jetzt nicht das große Thema. Man kann das auch ohne Vertrag bestellen. Ja. Mit Vertrag habe ich schon seit sehr, sehr langer Zeit kein Telefon mehr gekauft. Und da sehe ich also jetzt nicht unbedingt das Problem. Ich sehe das Problem, dass das Gerät einfach sehr, sehr teuer ist. Und wer meint, dass in Deutschland die Mehrheit der Menschen über 1.000 Euro für ein Smartphone hinblättern, da muss ich mal kurz lachen, ja, und sagen, nee, ganz garantiert nicht. Selbst das iPhone sieht man ja, dass die Marktanteile hier noch nicht mal annähernd bei, also ich glaube, 17% oder sowas. Das war allerdings schon eine Zeit lang her. Kann sein, dass die jetzt noch weiter gefallen sind. Davon gehe ich auch aus. Weil eben die Preise hoch sind. Na klar, dann können sich zwar die Hipster dann toll ein Gerät vorzeigen. Hier, ne? Oh, mein Gerät hier, das teuerste Smartphone, das es in Deutschland gibt. Yeah. Aber das ist halt nicht die Masse. Ja. Und wie gesagt, also es gilt da nicht, Nische definiert sich nicht unbedingt jetzt durch die Verkaufszahlen, sondern Nische definiert sich durch die Position, die eben das Gerät hat. Und wenn das Gerät von dem Hersteller ist, dann ist das keine Nische. Dann könnte ich nämlich auch sagen, ein iPhone ist ein Nischenphone, weil die ja nur so wenig Marktanteil haben. Ja. Das würde ich mich aber weigern, das als Nischenphone zu bezeichnen, weil das einzige und meistverkaufste der Firma Apple ist. Ja, und das Google Pixel ist das meistverkaufste Phone der Firma Google. Ja, so sieht's aus. Und zwar mit 100% Abstand. Jo, damit komme ich zur App der Woche. Eine Protest-App sozusagen, aber die ist sehr gut. Und danke, Wetter Online, dass ihr mich mit eurem unglaublichen Vorgehen gegen den deutschen Wetterdienst, ein steuerfinanzierter Dienst, der dem Bürger zugutekommen soll, ja, dazu gebracht habt, Warnwetter mal richtig genau anzugucken. Und ich habe gleich die 2 Euro bezahlt für Warnwetter, um die Vollversion zu bekommen. Kurz, was ist passiert? Wetter Online hat ein Gerichtsurteil gegen den deutschen Wetterdienst erwirkt. Die dürfen die App nicht mehr kostenlos anbieten, weil die ansonsten ihr Geschäftsmodell gefährdet sehen. Jetzt müssen die Bürger müssen also jetzt für das zahlen, was sie schon mal bezahlt haben, nämlich mit ihren Steuergeldern, um alle Informationen vom Wetter über Warnwetter zu bekommen. Das sind übrigens sehr umfangreiche Informationen. Da sind Satellitenkarten dabei, Niederschlagswerte, Blitzeinschlagsdetektoren, Luftfeuchtigkeit, UV-Index und so weiter und so weiter. Also viel, viel mehr als nur die Temperatur und die Wettervorhersage. Für alle Leute, die draußen unterwegs sind, unverzichtbar. Deswegen ist das auch das Tool, das zum Beispiel die Feuerwehr, Polizei und Katastrophenschutz und so weiter anwendet tatsächlich. Und die Informationen sind auch amtlich, ja, weil das auch ein amtlicher Dienst ist. Das heißt, diese Werte dort, die gelten. Ja. Ob sie stimmen, ist zwar immer so eine andere Frage. Ne? Mit dem Wetter ist es ja so eine Sache. Aber das sind die amtlichen Werte. Besser geht's nicht mehr. Während ja der Jörg Kachelmann schon behauptet hat von Wetter Online, dass die Fantasiedaten benutzen, dass die gar keine echten Daten teilweise haben und dann einfach sich da was zusammenreimen. Unglaublich, ne? Aber wie gesagt, das ist nicht meine Aussage, das ist Jörg Kachelmann. Die haben jetzt tatsächlich dafür gesorgt im ersten Gerichtsurteil, dass jetzt der deutsche Wetterdienst das nicht mehr anbieten darf. Also ist jetzt der Wetterdienst hingegangen, hat eine In-App-Purchase gemacht. Das heißt, man hat jetzt nur noch die absoluten Grundfunktionen, die absoluten Grundwarnungen. Ja. Wer dann tatsächlich auch die Wetterdaten haben möchte und genauere Warnhinweise, der muss per In-App-Purchase 2 Euro, also 1,99 bezahlen. Und dann ist die App dann freigeschaltet dafür. Das ist die Konsequenz durch dieses Gerichtsurteil. Der Deutsche Wetterdienst geht dagegen vor. Also da wird es eine Berufung geben. Da kann man nur alle die Daumen drücken dem Deutschen Wetterdienst. Deswegen sind die 2 Euro auch gut angelegt, meiner Meinung nach, um den Deutschen Wetterdienst im Kampf gegen Wetter Online zu stärken. Ja, da könnt ihr noch was Gutes tun zu Weihnachten, ja. Wie gesagt, die Warnwetter-App ist erstaunlich gut. Ich wäre so nie drauf gekommen, wenn das nicht gewesen wäre mit diesem unsäglichen Vorgehen da von Wetter Online. Aber da wurde ich eine richtig gute Wetter-App geführt, die eben auch tatsächlich dafür geeignet ist, jetzt nicht nur das Gewurschtel zu hören, ob es jetzt sonnig wird oder nicht, sondern dann tatsächlich, wenn ihr rausgeht, zum Beispiel die Geocacher, für die wird es sehr, sehr interessant sein, die ganz aktuelle Information, ganz aktuell, wo was los ist, wo ist ein Gewitter, da kann man schon im Umkreis dann sehen, da ist ein Gewitter, jetzt, wie bewegen sich die Wolken, jetzt muss ich vom Berg runter, damit die Chance gering ist, dass ich gebrutzelt werde, ja. Hätte ich schon oft gebraucht. Ich wusste gar nicht, dass es so detailliert ist. Da ist es dann auch verständlich, dass es eben von den offiziellen Diensten, Katastrophenschutz und so weiter, eben eingesetzt wird. Fantastisch. Also macht man nichts verkehrt. Im Gegenteil, ihr stärkt dann eben sogar noch diesen deutschen Wetterdienst. Vielleicht gibt es ja auch Ansporn, wenn genug Leute diese App kaufen und die Kommentare im Play Store sprechen für sich. Da hat Wetter Online sich richtig ein Eigentor geschossen. Ja. Deswegen, ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Investition. 1,99 € Warnwetter-App, beste Wetter-App für Extremwetter und für Planung, ja, wenn man draußen ist, die man momentan bekommen kann. Und mit echten Daten. Damit sind wir am Ende für diese Woche und für dieses Jahr vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. The Netcast, die Community, findet ihr auf YouTube, entweder Diskussionsforum oder eben beim Videobeitrag. Die ganzen Links und Infos gibt es auch unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com, bitte mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Frohe Kußnachten, schöne Feiertage und natürlich frohe Weihnachten. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ja, und so weiter. Ja, mit Glöckchen und allem Möglichen. Und viele Geschenke. Und bleibt gesund, haltet die kleingrünen Antennen steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.